seine Reise. Einmal kommt es auch bestimmt zu dir, nur wann, das weiß man nie. Heimlich und leise singt das Glück dir seine Weise, und die Sonne scheint den ganzen Tag bei seiner Melodie. Drum verliere nicht den Mut, denn du hast ja Zeit, der Weg des Glücks ist oft so weit. Alles wird bestimmt noch gut, doch sei stets bereit, pack zu, sonst geht es vorbei. Heimlich und leise geht das Glück auf seine Reise. Einmal kommt es auch bestimmt zu dir, nur wann, das weiß man nie.